Kundgabe 5861. Empfangen am 24.01.1954. Falsche Christi und falsche Propheten. Und ich sage euch immer wieder, die Zeichen und Wunder werden sich mehren, sowohl von Seiten meines Gegners als auch meiner Diener auf Erden. Denn es werden viele falsche Christi und Propheten erstehen, um zu entkräften im Auftrag des Fürsten der Finsternis, was von meinen rechten Dienern gelehrt wird, um deren Wunder und Weissagungen zweifelhaft erscheinen zu lassen und die Menschen in immer tiefere Finsternis zu stürzen. Doch die Wunder der falschen Propheten werden nur darin bestehen, irdische Macht und Reichtum zu vermehren. Es werden keine Werke der Liebe sein, die sie vollbringen. Doch Werke werden erstehen, die mit überirdischer Kraft geleistet vorgegeben werden, jedoch nur als Anhäufung materieller Güter bezeichnet werden können, also auch den verraten, der Herr der Materie ist. Echte Wunder aber sind Werke der Barmherzigkeit an der leidenden und geschwächten Menschheit. Echte Wunder sind offensichtliche Kraftwirkungen von oben. Und echte Wunder werden nur von denen gewirkt werden können, die als rechte Verkünder meines Wortes auf Erden tätig sind, die mich und meinen Namen bekennen vor der Welt und den Glauben an mich zu erwecken und zu beleben suchen. Denn das sind auch die echten Propheten, die in meinem Willen den Menschen künden, was ihnen bevorsteht, und die ich darum ausersehen habe, das verkündete Wort auch mit Beweisen der Glaubenskraft zu verbinden, auf dass die Menschen erkennen, durch welche Kraft und in welchem Geist diese meine Vertreter wirken. Denn es werden am Ende viele falsche Propheten auftreten und durch Wundertaten die Menschen zu verwirren suchen. Denn mein Gegner wird mit den gleichen Mitteln arbeiten und es wird ihm auch leichter gelingen, die Menschen zu blenden, weil er ihnen keinen Untergang ankündigt, sondern nur immer irdisches Wohlleben und irdischen Aufstieg verspricht, und weil seine Wunder darin bestehen, diesen irdischen Aufstieg herauszustellen, weil seine Wunder die Menschen betörende materielle Fortschritte sind und weil seine Prophezeiungen eine Zukunft in Reichtum, Ehren und irdischen Erfolgen ist. Eine Welt des Aufbaues und irdischer Vollkommenheit. Und jeder solchen Prophezeiung wird Beachtung geschenkt und die Menschheit dadurch stets mehr von dem Echten und Wahren abgelenkt, das meine Vertreter auf Erden ihnen ankündigen. Dass die Menschen vor dem Ende stehen, dass alle materiellen Güter sie nicht retten können vor dem Untergang, dem sie sicher entgegengehen, so sie nicht meinen Worten glauben, sondern denen, die der Fürst der Finsternis beeinflusst, denen, die wohl auch Wunder wirken durch seine Kraft, die mächtig sind auf Erden, weil sie sich ihm ausgeliefert haben, deren Werke aber immer zu erkennen sind. Denn Liebe spricht nicht aus ihnen. Hilfe für notleidende Mitmenschen ist nicht darin zu erkennen. Und ob sie sich gleich meiner Worte bedienen, ob mein Name auch vorgeschoben wird, um als echte Propheten zu gelten. Wo Liebe nicht waltet, dort ist nicht mein Geist, und dort werden weder Wunder geschehen, noch echte prophetische Worte gesprochen werden, doch deutlich das Wirken dessen zu erkennen sein, der mein Gegner ist und in der letzten Zeit alles versuchen wird, meine kleine Herde zu zerstreuen und für sich selbst zu gewinnen. Die Zeit des Endes ist gekommen. Darum achtet alles dessen, was ich euch sage, auf dass ihr unterscheiden lernet das Echte vom Falschen, das Licht von Blendwerk, die Wahrheit von der Lüge, auf dass ihr nicht dem in die Hände fallet, der euch verderben will. Amen.